Kälte, Prokrastination. Zuerst dachte ich, ohne Heizung könne ich nicht im großen Raum der ehemaligen Scheune arbeiten, was sehr schade wäre, denn im Frühling und Sommer habe ich dazu wenig Zeit, wegen Gartenarbeit, BesucherInnen etc. Aber es war eine befreiende Erfahrung, dass Mann-Frau sich an Kälte gewöhnen kann, bis zu einem gewissen Grad. Plus 5 Grad sind gerade noch möglich. 8 bis 10 Grad fühlen sich ganz angenehm an. Dann vergesse ich sogar oft, noch eine Jacke anzuziehen. 3 Schichten von Pullovern, Socken und Unterhosen trage ich sowieso. Gemütlich ist das nicht, aber ich sage mir, Kälte konserviert. Seit mehreren Jahren heize ich meine Holzöfen nicht mehr oder nur, wenn Besuch da ist. Tee verträgt den Rauch nicht, der aus dem Schornstein zu ihm hinüberweht. Und was wäre das für eine CO2-Bilanz, würde ich so ein großes Haus mit Holz heizen. Auch die Vorstellung, Bäume zu verfeuern, finde ich nicht behaglich. Daher gibt es nur einen Radiator im kleinen Zimmer und die elektrische Wärmedecke in meinem Bett. Seither habe ich mich hier nie mehr erkältet und es ist mir an anderen Orten immer zu warm. Heizungsluft macht mich krank. Könnte ich nur besser schlafen? Wäre ich meine Verhaltenstherapeutin, ich würde zuerst den Mittagsschlaf abschaffen sowie alle Tagesaktivitäten aus dem Schlafzimmer verbannen, also vor allem die Arbeit am Computer. Aber daraus wird nichts, weil mein Bett im Winter der einzige wirklich warme und rundum angenehme Ort im ganzen Haus und überhaupt auf der Welt ist. Mein Fluchtort, mein Sehnsuchtsort. Um 19 Uhr beginnt dort mein Feierabend mit Lektüre, Filmen, eventuell Telefonaten. Das müsste alles ins kleine Zimmer verlagert werden, auch das Schreiben. Es ist jedoch so, dass ich mich nach Einbruch der Dämmerung und zuweilen auch tagsüber nirgendwo sonst geborgen fühle. Warum? Der Blick aus dem Fenster Richtung Osten auf die Eschen, den waldigen, windbewegten Horizont, ein Stück Himmel, die Gleichzeitigkeit von sich einnisten können in einem Winkel und Offenheit des Blickfeldes, das kommt mir ideal vor. Trotzdem geht es viel zu langsam mit allem voran. Prokrastination hat mit Angst zu tun, nicht wissen, wie machen und wozu. Wozu weiß ich sehr gut, wie eigentlich auch. Endlich ist genug Platz da für alles. Aber die Sachen wirklich ansehen, das fällt schwer oder ist sogar unmöglich. Das gilt vor allem für das, was Esther betrifft. Fotos, Briefe, Tagebücher. Überall, wo ihr Signet, das Flügelherz, übrigens ein Sufi-Emblem, auftaucht, müsste ich weinen, wenn ich weinen könnte. Seit vielen Monaten kann ich keine Tränen mehr vergießen. Früher habe ich geheult für 2. Esther hat mich um meine Fähigkeit zu weinen beneidet. Sie meinte auch, sie habe das an mich delegiert. Kann sein, dass ich jetzt weiß, was sie meinte. Wer weint für mich? Als ob die tränenreiche Trauer, die ja doch ein gedämpftes Gefühl ist, nun überdeckt würde von Panik oder Resignation. Alles vorbei, nichts mehr zu machen. Das tut körperlich weh, im Bauch, am Herzen. So räume ich manchmal absichtlich ohne Brille auf, verschiebe die Sachen oft nur. Immerhin habe ich schon 2 große Papiersäcke voll mit eindeutigem Abfall, alte Kontoauszüge, Rechnungen, Prospekte, zum Teil aus den 90ern. Und unter all den Papieren fand sich auch das Caderno Escola, mein lange vermisstes Tagebuch aus Summertown, Tennessee von 1979, das ich seitdem nicht mehr angeschaut habe. Ich werde es mit Lupe lesen müssen, wenn ich überhaupt meine Schrift noch erkennen kann und wenn ich überhaupt noch zum Lesen komme. Das betrifft auch Esthers Briefe. Ihre Schrift war immer schwer lesbar, aber wunderschön, wie die Abdrücke von Elsterfüßen.